Plötzlich zog sie aus ihrer Tasche einen Revolver hervor, spannte den Hahn und ließ die Hand mit dem Revolver auf den Tisch sinken. Svidrigailow sprang von seinem Platz auf. »Aha, so ist das also«, rief er verwundert aus, aber mit bösem Hohnlachen. »Nun, das ändert die Dinge von Grund auf. Sie erleichtern mir die Sache außerordentlich, Avdotja Romanowna. Aber woher haben Sie diesen Revolver? Etwa von Herrn Rasumichin?« »Nein, was sehe ich? Das ist ja mein Revolver, ein alter Bekannter. Und ich habe ihn damals so gesucht. Unser Schießunterricht auf dem Lande, den ich Ihnen zu geben die Ehre hatte, ist nicht umsonst gewesen.« »Es ist nicht dein Revolver, sondern Marfa Petrovnas, die du ermordet hast, du Verbrecher. In ihrem Hause gehörte dir nichts. Ich nahm ihn, als ich zu ahnen begann, wozu du fähig bist. Wage nur einen Schritt zu machen, und ich schwöre dir, ich erschieße dich.« Dunja war außer sich. Den Revolver hielt sie bereit. »Nun, und ihr Bruder? Ich frage aus Neugier«, sagte Svidrigailow und stand immer noch auf derselben Stelle. »Zeige ihn an, wenn du willst. Keine Bewegung! Rühr dich nicht! Ich werde schießen. Du hast deine Frau vergiftet, ich weiß es. Du selbst bist ein Mörder.« »Sind Sie fest davon überzeugt, dass ich Marfa Petrovna vergiftet habe?« »Ja, du hast es mir selbst angedeutet. Du hast von Gift gesprochen, ich weiß es. Du hast dir Gift verschafft. Du hast alles vorbereitet. Du hast es getan, du Schurke!« »Selbst wenn das wahr wäre, so hätte ich es doch nur deinetwegen getan. Immerhin wärst du dann die Ursache gewesen.« »Du lügst. Ich habe dich immer gehasst, immer.« »Na, na, na, na, Avdotja Romanowna. Sie scheinen vergessen zu haben, wie Sie im Eifer Ihrer Bekehrungsversuche schon weicher und hingebungsvoller wurden. Ich habe es in Ihren schönen Augen gelesen. Erinnern Sie sich noch an jenen Abend damals, beim Mondschein, als die Nachtigall sang?« »Du lügst!« In Dunjas Augen funkelte besinnungslose Wut. »Du lügst, du Verleumder!« »Ich lüge? Nun meinetwegen, vielleicht lüge ich. Ich habe also gelogen? Frauen soll man an diese Dinge nicht erinnern.« Er lächelte. »Ich weiß, dass du schießen wirst, du schönes Raubtier. Nun, so schieße doch.«